Bitişen. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Bilal Altan. Ich bin hier auf dieser Station als diensthabender Arzt tätig und ich würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache jemand hilft mir. Ich habe solche Bauchschmerzen. Ja. Oh, tut mir leid. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell Ihre Namen aufnehmen. Wie heißen Sie? Ja, ganz einfach, ich heiße Anna Müller. Anna Müller. Ja, Frau Müller, können Sie bitte bis zum Ende das Gespräch aushalten oder Ja, wie lange wird das brauchen wir? dauern? Ich habe jetzt die Schmerzen ja Ja, schon eine ganze Zeit. ungefähr dauert es 20 Minuten, Ja, so lange halte ich das noch aus. Okay, ja, dann machen wir sofort ein Unterbrechen und ich gebe Ihnen ein Schmerzmittel, ja? Ja, muss jetzt nicht sein. Wir können erstmal das Gespräch führen. Wir können erst das Gespräch führen. Ja, okay, Okay. danke schön. Ja, Frau Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 41. 41, ja. Wann sind Sie genau geboren? Am 20.09.82. Also ich werde 82. 41, ja. Ja. Okay. Wie viel wiegen Sie? 68 Kilo. 68. Und wie viel, wie groß sind Sie? 1,69 Meter. 1,69 Meter. Okay. Was sind Sie vom Beruf, Frau Müller? Ich bin Lehrerin. Gut. Und darf ich Ihr Familienstand fragen? Ich bin verheiratet. Ja, gut. Haben Sie Kinder? Ja, zwei Kinder haben wir. Die sind natürlich noch ziemlich klein, ja. Ja, okay. Ja, Sie haben schon gesagt, dass Sie Bauchschmerzen haben, aber was führt Sie genau zu uns? Ja, Können also Sie? es hat eigentlich so vor 3 Stunden angefangen, nach dem Mittagessen. Da kriegte ich mit einmal richtig, richtig heftige Schmerzen. Wir haben ja Pfannkuchen gegessen, da habe ich natürlich ein bisschen Fett dran getan, ja. Und also ganz, ganz starke Schmerzen, die sind auch so krampfartig, ja. Und ganz, ganz starke Druckschmerzen. Und das strahlt also in den Rücken und in die rechte Schulter hier rein. Und das Richtig, sind okay. wirklich, also das wird immer schlimmer statt besser. Ich dachte, das würde vielleicht besser. Ich habe so ein Buscopan-Zäpfchen genommen. Das ist immer so eine Hilfe eigentlich. Aber das ist Hat überhaupt nicht geholfen? besser geworden. Hat Buscopan geholfen? Das hat fast nicht geholfen. Nein, ich habe immer noch solche Schmerzen. Wo genau sind die Schmerzen, Frau Müller? Ganz Also oben, hier ganz oben oben. im Bauch, also oberhalb vom Bauchnabel und auf der rechten Seite. Oberbauch, rechte Seite. Okay. Ja, können Sie bitte diese Schmerzen bewerten auf eine Schmerzskala, wobei eine sehr leichte und 10 ist sehr starke Schmerzen entspricht? Also, wenn das so richtig gerade wieder sich so zusammenkrampft, würde ich sagen, dann ist das so zwischen 7 und 8, so in der Richtung ist das schon. Also sind wirklich deftige Schmerzen. Man muss sich dann richtig so krümmen. Ja. Sind die Schmerzen dauerhafter, ja, Frau Müller? Nee, eigentlich Oder? sind die mehr so kolikartig. Also das Ja. ist immer kurzfristig und dann habe ich so eine Okay. Verschnaufpause und dann geht es wieder los. Okay. Okay. Haben Sie so ähnliche Beschwerden früher gehabt, Frau Müller? Ja, ich hatte das schon mal, aber längst nicht so schlimm. Und Wann ja, war das war das? immer, wenn ich mal so ein bisschen gesündigt habe mit fettigem Essen, ja. Also wenn ich mal so eine Sahnesoße gegessen habe oder wenn ich Schlagsahne gegessen habe auf dem Kuchen, dann ist mir das schon mal passiert, dass ich dann so dachte, ja, jetzt zwickt's im Bauch, aber So wie jetzt, so ist es noch nie gewesen. Ah, okay. Und seit wann hatten Sie diese andere Schmerzen nach dem Naja, so fettigen ich würde Essen? sagen, im letzten Vierteljahr ist mir das das erste Erste Mal Vierteljahr, aufgefallen. okay, vielen Dank. Ja. Ist Ihnen übel oder schwindelig oder Also übel ist mir schon, wahnsinnig ja. übel Also und gerade weil diese Schmerzen so krass sind und weil ich eben auch so dieses unangenehme Gefühl habe, dass ich eben zu fett gegessen habe, ja. Mussten Und Sie sich ich musste mich auch einmal schon übergeben. einmal und wie sah das Erbrochene aus? Ja, das war das, was ich vorher gegessen hatte, ne? Ja, einmal nur. Okay, Frau Müller. Haben Sie Fieber? Fühlen Sie sich fiebrig? Also ich habe jetzt nicht gemessen, aber ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen heißen Kopf habe, ja. Okay. Ja. Haben Sie oder leiden Sie unter Nachtschweiß oder Normalerweise nicht, nein, nein, nein. Also jetzt, wenn es so ganz heiß ist nachts und man das Zimmer nicht runterkühlen kann, dann schwitzt man natürlich. Aber normalerweise schwitze ich eigentlich nachts nicht, nein. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen, Frau Müller? Nee, eigentlich nicht. Okay. Und wie ist Ihr Appetit? Also heute brauche ich wirklich nichts zu essen, ja. Normalerweise ist der ganz gut. Aber also nachdem ich dann so fettes Essen mal gegessen habe, dann ist es immer ein bisschen schlechter wieder. Dann muss ich mal eine Pause machen. Aber heute mag ich überhaupt nichts essen, habe ich überhaupt gar keinen Appetit. Können Sie gut schlafen, Frau Müller? Normalerweise schon, aber ich habe versucht, vorhin mich einen Moment hinzulegen, um das irgendwie ein bisschen besser auszuhalten, aber ich konnte überhaupt nicht zur Ruhe kommen, weil die Schmerzen so heftig waren. Okay. Haben Sie Probleme bei Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, ich bin ein bisschen verstopft. Ja, hin und wieder muss ich mal so Tropfen nehmen, damit der Stuhlgang in Gang kommt. Und ja, Frau Müller, haben Sie früher irgendwelche chronische Erkrankungen? Leiden Sie an eine chronische Ja, also Erkrankung? ich bin ja noch nicht so alt, aber ich habe trotzdem schon ein bisschen hohen Blutdruck und ich habe auch ein bisschen erhöhte Blutfettwerte, hat man festgestellt. Okay. Und Nehmen Sie eine dagegen. Sache habe ich noch, das ist lästig, habe ich nicht so oft, aber wenn, ist es sehr unangenehm, ich habe Migräne. Da muss ich dann schnell ein Medikament nehmen und muss Ruhe halten, dann geht es mir wieder gut, aber das habe ich zum Glück nicht so sehr oft. Welche Medikamente Dann nehme haben ich eingenommen? Triptane. Triptan. Und nehmen Sie noch ein Medikament gegen Bluthochdruck und erhöhte Ja, genau, dann Blutfettwerte? nehme ich Enalapril. Enalapril. Seit wann haben Sie diese Bluthochdruck? Ja, das hat man so vor 5 Jahren festgestellt. Das war also kurz Enalapril. nach der Schwangerschaft, also ja, als das zweite Kind da war. Da hat man festgestellt, dass der Blutdruck ein bisschen hoch ist. Enalapril, in welche Dosierung nehmen Sie? Und wie viel am Tag? Ich meine, das ist 12,5. 12,5. Morgens, abends, Nehme ich eine morgens. eine morgens. Und gegen erhöhte Blutfettwerte? Ja, dann nehme ich Atorvastatin. Atorvastatin. Ja. Dann Welche nehme ich abends Dosierung? eine. Abends. Und Dosierung, erinnern Sie sich? Das sind 20 Milligramm. 20 Milligramm, vielen Dank. Wurden Sie schon einmal operiert, Frau Müller? Ich habe die Gebärmutter entfernt bekommen, weil ich ganz extreme Blutungen hatte. Und nach Das der hat man Geburt, dann, bitte? während Geburt, oder? Nein, nein, nein, nein. Aber das ist danach überhaupt nicht zur Ruhe gekommen und nachdem die beiden Kinder da waren, hat man dann gesagt, wir entfernen die Gebärmutter. Wann war das? Ja, das ist jetzt 3 Jahre her. Vor 3 Jahren. Okay. Und das war's als Operation. Bitte? Ja, Als sonst bin Operation, ich nicht ja, operiert sonst worden. nicht. Okay. Gibt es bei Ihrer Familie irgendwelche chronische bekannte Erkrankungen? Ja, meine Mutter, die hat auch Bluthochdruck und die hat auch jetzt im Alter einen Diabetes bekommen. Ne? Und mein Vater ist früh gestorben, der hatte einen Leberkrebs. Tut mir leid. Wie alt war er, als er Ah, gestorben da ist? war der Mitte 60. Mitte 60. Mitte, Ende Okay. 60, ja. Okay. Und lebt noch Ihre Mutter? Meine Mutter lebt noch, ja. Gut. Sehr gut. Haben Sie Geschwister, Familie? Nein, ich bin ein Einzelkind. Einzelkind. Und sind Ihre Kinder gesund, ja? Meine Kinder sind quietschgesund, ja, zum Ja, Glück. Gott sei Dank. Frau Müller, wann waren Sie letzter Zeit beim einem Frauenarzt? Oh, ich gehe immer regelmäßig zu Anfang des Jahres. Das muss so im Februar gewesen sein. Und alles Da war war in alles in Ordnung? Ordnung, ja. Super. Okay. Formula. Leiden Sie unter Stress oder etwas Sie seelisch belastet? Nein, Schule macht mir eigentlich Spaß und in der Familie ist auch alles in Ordnung. Nee, kann ich nicht behaupten. Okay, Frau Müller. Jetzt, ich möchte fragen, ob Sie rauchen Sie? Nein, nein, nein. Ich habe noch nie geraucht. Super, ja. Und trinken Sie Alkohol? Ja, hin und wieder mal ein Glas Wein, ja, oder jetzt im Sommer mal ein Glas Bier, wenn man abends auf der Terrasse sitzt oder so, aber nicht viel. Ja, bei den Anlässen, kann man sagen. Weil, ja, genau, wenn man mal mit Leuten zusammensitzt, ne? Aber jetzt nicht jeden Abend oder so. Und Frau Müller, nächste Frage ist eine Routinefrage. Ich muss standardmäßig fragen. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Mit Drogen, ja, da muss ich nur Ja. an der Schule gucken, aber nein, nein, da habe ich selber nichts mit zu tun, zum Glück. Okay, ja. Ja, wir sind fast fertig, Frau Müller, und ich möchte jetzt von Ihren Allergien wissen. Haben Sie irgendwelche Allergie oder Unverträglichkeit? Da ist mir nichts bekannt. Ich wüsste nicht, dass ich schon mal auf irgendwas allergisch reagiert habe. Nee, ich glaube nicht. Okay, und waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Das muss ich gerade überlegen. Nee, der Sommerurlaub ist noch nicht angetreten. Nee, ich war noch nicht im Ausland. Okay. Nee, in diesem Halbjahr noch nicht. Und sind Sie geimpft gegen Corona Ja, oder natürlich bin ich Kinderkrankheiten? gegen Corona Ja, super, geimpft und ja. auch gegen alle Kinderkrankheiten, was Ja. man so haben muss, ja. Okay, das ist super, Frau Müller. Das war's von meiner Seite. Jetzt habe ich eine Frage, alle Frage gestellt. Haben Sie noch etwas Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, ich möchte jetzt eigentlich nur wissen, woher das kommen kann und was Sie jetzt machen, was für Untersuchungen Sie machen, dass man rausfindet, woher diese heftigen Bauchschmerzen kommen. Ja, natürlich, Frau Müller. Eigentlich es ist zu früh, etwas zu sagen, Frau Müller, aber vermutlich habe ich einen Verdacht auf einem Gallenwegenentzündung, aber es ist nicht hundertprozentig. Ich würde zuerst Sie körperlich untersuchen und dann von Ihnen Blut abnehmen und danach ein paar diagnostische Maßnahmen veranlassen. Und danach können wir ausführlich über Ihre Diagnose und Therapiemöglichkeiten sprechen. Okay, ja, gut. Und aber sind irgendwelche schmerzhaften Untersuchungen dabei? Schmerzmittel, es wäre besser, wenn Sie, wenn Sie aushalten, aber wenn Sie nicht können aushalten, Nein, kann ich. meine Frage war anders. Meine Frage war, tun diese Untersuchungen, die Sie jetzt machen, tun mir die weh? Sind die schmerzhaft? Die Untersuchung sind schmerzfrei, Frau Müller. Dann ist gut. Tut, Ja, denn ich habe ja schon genug Schmerzen, ne? Ja. ja. Okay. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich denke, es ist ein gutes Anamnesegespräch. Haben Kollegen andere Fragen? Ich habe fast nichts mehr auf dem Zettel, was ich noch sagen könnte. Ich habe jetzt zwei Fragen. Doch noch was, ja, guck. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Haut oder Augen in letzter Zeit gelblich geworden ist? Hautverfärbung ist mir nicht aufgefallen, nö. Haben Sie seit 2 Stunden, also seit 3 Stunden beim Stuhlgang oder Wasserlassen etwas Veränderungen als gewöhnlich bemerkt? Da Ich habe ich möchte. keine Veränderungen bemerkt, nein. Gehen Sie Winde ab? Ach so, ob ich Blähungen habe, ja. Nicht besonders, nö. Nö. Haben Sie Brustschmerzen oder ein enges Gefühl in der Brust oder Völlegefühl? Völlegefühl, ja. Und ja, also Brustschmerzen nicht, aber die Schmerzen strahlen so in den Rücken und hier, also in die rechte Schulter aus. Also, aber so hinten in den Rücken mehr, nicht in die Brust. Ich möchte für die Differentialdiagnose eine Frage stellen. Sie haben gesagt, eine Uterusentfernung, Gebärmutterentfernung Ja. yap. Können Sie genau beschreiben, zum Beispiel Bauchoperation oder vaginale Eine Operation? vaginale Operation war das. Nur vaginale, keine abdominal. Keine abdominale, nein. Okay, danke schön. Das war's. Gut. Das ist ein Fall, den Sie auch noch nicht so oft gehört haben, ne? Ja, unsere Fall, Düsseldorf. Etwas fragen? Ja, bitte. Es ist kein Düsseldorfer Fall. Ich meine, es ist kein. Es gibt entsprechend einen, aber es ist nicht derselbe, glaube ich. Rosemarie Hagen, das heißt in Düsseldorf. Wie heißt die? Rosemarie Hagen. Ja, genau. Aber sie hat irgendwie anderes Umfeld und andere Ja, Personalien und so, ne? 41 Jahre und Das ist die auch? Das wusste ich gar nicht mehr. Naja, gut. ja, Okay, vielleicht auch. aber es ist jedenfalls aus einem anderen Fällepool, Ja. nicht aus dem Düsseldorfer Pool. Ja. Dankeschön. Frau Müller darf etwas fragen. Aber immer. Haben Sie bei der Hysterotomie-OP irgendwelche Blut oder Blutprodukte bekommen? Das kann ich nicht genau sagen. Was Aber weiß ich tatsächlich nicht. Frau Gerhardt, Sie haben gesagt, viele Blutung gehabt. Deswegen nehme ich an, ich habe welches bekommen. Ja. Genau. Also, ne, wahrscheinlich war sie schon ordentlich anämisch und dann hat man halt die Gebärmutter raus und wahrscheinlich hat sie da Blut bekommen. Ja. Aber es ist nicht dokumentiert und ich habe das jetzt gesagt, ich weiß es nicht. Ne? Okay. Können wir als Erstgespräch anfangen? Altan? Ja, natürlich. Entschuldigung. Ja. Okay. Wie viele Hallo, Zettel guten. haben Sie? 20? Ja, ja unsere Anamnesebogen ist ein bisschen anders und deswegen, ich wollte in andere Reihenfolge Ah, etwas okay. verordnen und aber ich habe nicht geschafft. Okay, gut. Okay, Entschuldigung. Okay, guten Tag, Frau meine Oberärztin. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und ich würde sie Ihnen vorstellen. Ja, gerne, klar. Okay. Frau Anna Müller ist ein 41-jähriger Patient. Ist eine Frau. Eine Frau, Ja, eine Patientin. Frau, Patient, ja. Frau Anna Müller ist eine 41-jährige Patientin, die sich vorstellte bei uns wegen seit 3 Stunden bestehenden und plötzlich aufgetretenen Oberbauchschmerzen. Die Schmerzen strahlen in die Rücken und in die rechte Schulter aus. Die Schmerzen würden krampfartig, seien krampfartig und Nährung abhängig, die nach Nochmal, dem wovon abhängig? Nährung abhängig, Nahrungs. nach Nahrung, Nahrungsab. postprandial, Okay. Nahrung, ja, nach dem Essen und fettigem Essen auftreten sein, Aufgetreten? ja, aufgetreten sein. Die Patientin klagte über eine Übelkeit und musste einmal erbrechen, dass das Mageninhalte, Magen, Speisereste ja, Was man so erbricht, ja, ja. sein. Ja. Und gegen diese Schmerzen habe sie Buscopan eingenommen, aber nicht genau geholfen. Sie hat das Und Buscopan, hat sie ein Zäpfchen verwendet, ne? Also wie Suppositorium. hm, Ein Suppositorium. Also sie hat nicht yeah. eingenommen, Ah, oral, Entschuldigung. sondern, ne? Zäpfchen, ja. Ja, Ja. Zäpfchen. Zäpfchen einführen. Ja. Die Frage. Welche wichtige Wörter einführen führt ein Buskopan? Einführen, ja. Einführen. Führe eine Buskopan-Suppositor ein. Diese Ja. Wörter. Okay. Die Fragen. Die Fragen nach Nachtschweiß und Gewichtsverlust wurden verneint, aber die Patientin fühlte sich fiebrig, aber nicht gemessen. Sie hat nicht gemessen. Ja. Und Neuse, ja, ich. Ah, Neuse. Ich habe Übelkeit aber, und Erbrechen ja, hab okay. ich gesagt, aber nicht Neuse und ja. Ja. Und an Vorerkrankungen hat die Patientin Bluthochdruck seit 5 Jahren und nehme dagegen Enalapril 2,5 Milligramm morgens und erhöhte Blutfettwerte. Dagegen nehme sie Atorvastatin 20 Milligramm abends. Sie hätte auch Migräne und dagegen nehme sie Tryptophan. Und vor 3 Jahren der Patientin wegen starker Blutung Hysterektomie durchgeführt. Bei der Patientin wurde eine Ja. Hysterektomie durchgeführt. Ja. Oder man sagt, wurde der Patientin die Gebärmutter entfernt, ne? Aber Ja. bei ihr wurde eine durchgeführt Ja. oder ihr wurde das. Am besten ist meine Meinung, transvaginale Hysterektomie. Ja, noch besser, ja. In der Familienanamnese Vater mit 69 mit Entschuldigung am Ende sächsische am Ende sächsische Jahren Ja. an Leberkrebs gestorben Ja, Fachbegriff. Hepatozellulärkarzinom. Genau. Ja, an Hepatozellulärkarzinoma gestorben. Und bei der Mutter GBS Bluthochdruck und bei der gynäkologischen Anamnese gab die Patientin an, dass sie regelmäßig zum Frauenarzt besuche und alles war in Ordnung. In letzter Untersuchung Bei der war letzten Untersuchung. ja, bei der letzten Untersuchung im Februar war alles in Ordnung. Super. Und Vegetativanamnese bis auf Schlafstörung und Appetitlosigkeit wegen dieser Beschwerden ist unauffällig. Arztmedikamente nehme die Patientin Enalapril, Atorvastatin und Tryptophan und bei Bedarf Buscopan. Nimmt sie noch was? Sie nimmt noch Tryptophan. was, wenn sie verstopft ist. Bei der Verstopfung. In der Vegetativanamnese, ja, habe sie auch Verstopfung Ja, und Fachbegriff? Obstipation. Habe sie Obstipation? Ja, gelegentlich leidet sie unter Obstipation. Und was nimmt sie dann? Abführmittel vielleicht. Ein Abführmittel, ja. Ja, Okay. okay, ja. Und die Patientin habe nie geraucht und trinke Alkohol nur bei den Anlässen, gelegentlich bei den Anlässen und hat keinen Kontakt mit Drogen. Und sie habe keine Allergien. Sie sind geimpft gegen Corona und Kinderheitkrankheiten. Kinder, ja, Sie Kinderheit. ist Gut, okay. Und Ja. was ist jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Nach anamnestischen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Cholangitis aus. Differentialdiagnostisch. Als Differentialdiagnose kommen Choledocholithiasis und Cholangiokarzinoma. Ach, oh ja. Und Pankreaskarzinoma in Betracht. Ja, oder wenn man nicht gleich ans Pankreaskarzinom denkt, sondern akut eine Entzündung. Akut Cholezystitis, ja. Nee, Akut Cholezystitis. Pankreatitis möglicherweise als Pankreas, ja. Differentialdiagnose, ne? Wenn es nicht die Galle ist, dass es dann vielleicht die Bauchspeicheldrüse ist, ne? Gut. Ja, was machen Sie diagnostisch mit der Patientin? Ja, zuerst möchte ich die Patientin der Patientin Stationär aufnehmen und einen Zugang legen, damit wir ihr Flüssigkeit geben. Und was noch wichtig? Und gleichzeitig kann man Blut abnehmen. Nee, Ja. Nein, Therapie. warum soll die noch eine Infusion bekommen? Ja. Infusionsschmerzmittel Ja, die brauchen. braucht Ja, das gegen die Schmerzen, ne? Schmerzmittel Die brauchen sie. krümmt Ja, sich, vor Bauchschmerzen. Ja, ja, okay, ja. also gut, Ja, sie ja. kriegt was gegen die Schmerzen und sie kriegt Flüssigkeit. Okay, und was machen Sie weiter diagnostisch? Im Blut möchte ich. Nee, erstmal fangen Sie mit der körperlichen Untersuchung an. Körperliche Untersuchung. Was? Im körperlichen Untersuchung, ja, im rechten Oberbauch hat sie wahrscheinlich eine Empfindlichkeit im McBurney-Punkt und vielleicht Haut. Farbeveränderung. Das meinte ich jetzt gerade mit, ne, gucken, was, genau, ist die Hautfarbe verändert, nochmal, ob die Augen möglicherweise, Ja, das und hätten Sie wahrscheinlich schwerer vorher gesehen. vielleicht. Genau, Ja. es gibt einen Klassiker, ein berühmtes Zeichen für die Gallenkrankheit. Eine Krankheit. Ja, ich habe den Namen vergessen. Murphy. Murphy. Murphy. Murphy-Zeichen, ne? Murphy-Zeichen. Murphy-Zeichen, um sicher zu sein, dass es die Galle ist. Ja, genau. Ja. Gut. Ja, und was machen Sie, ja, da kommt er, genau. Was machen Sie labortechnisch? Beim Blutbild möchte ich Entzündung, zuerst Entzündungsparameter, Leberwerte und zum Beispiel GGT, AST, wie Gallenwegen Parameter. Cholestase Ja. Werte. Ja. Cholestase Werte, das heißt. Cholestase. Genau, Und Amylase, Lipase, Bilirubin, ne? Amylase, Mhm, genau. Lipase, Pankreas. Pankreaswerte. Genau. Gut, was machen Sie weiter technisch? Zuerst möchte ich unbedingt ein Ultraschall veranlassen. Und ja, und man kann da die Gallenwegen sehen und ob die Wegen erweitern oder Oder nicht. gestaut sind, ne? Ja. Okay, gut. Und was wäre ansonsten noch als technisches bildgebendes Verfahren? Man kann eine Computertomographie veranlassen. Mit Kontrastmittel. Ja, damit können wir die Pankreas und die andere innere Organe beurteilen. Genau. Ja, und dann ja, anschließlich wenn wir einen Verdacht auf Pankreatitis, starke Pankreatitis oder Obstruktion oder ja, wenn wir auf Verdacht auf eine Obstruktion im Gallenwegen haben, können wir mit endoskopik retrograd Pankreatikokolangiografie Ja, genau. ERCP, das ist, was gerade gekommen ist. Genau. durchführen. Ja. Ja, damit können wir die Obstruktionen Nachweisen oder erkennen, ne? nachweisen, erkennen und therapieren. Oder, und Ja. Und das auch, genau. Ja, und was, also Sie haben schon gesagt, Sie nehmen die stationär auf, sie kriegt eine Infusion, sie kriegt Analgesie. Kriegt sie was zu essen? sie darf keine darf nicht Genau, essen. Ja, genau. Nahrungskarenz, Genau. Und was warte machen Sie außer der Analgesie? Sie mal. krampft. Als Analgetika. Zusätzlich zu den Analgetika noch Methamizol, Spasmolytika. Buscopan, Spasmolytikum, ne? Spasmolytika, Genau. ja, Gut. Spasmolytika, Wenn man merkt, dass es eine Entzündung ist, was machen wir dann? ja. Wenn sie eine Entzündung hat, sollen wir mit einer antibiotische Therapie Genau. Genau. anfangen. Jo. Und wenn sich zeigt in den ganzen Untersuchungen, dass ein Stein der Auslöser ist, worauf kommt es dann an? Steinlöse. Ja. Wie groß ist er, ne? Ist das ein kleiner oder ist es ein großer? Das entscheidet über die Therapie, ne? Ja, genau. Genau. Gut. Ja, dann sehen Sie mal zu, dass Sie zügig die Frau Müller untersuchen. Halten Sie mich auf dem Laufenden, was dabei rausgekommen ist, welche Ergebnisse Sie rausbekommen, ob es wirklich die Galle ist oder doch irgendwas anderes. Und dann werde ich hinterher natürlich, werden wir noch mal zusammen nach der Patientin gucken. Ja. Gut, alles klar. Vielen Dank. Gut. Also, ich würde mal sagen, Anamnese war flüssig, war gut, war vollständig. Ich glaube, wenn es irgendwelche sprachlich ganz heftigen Probleme gab, habe ich immer gleich interveniert, habe ich immer gleich dazwischen geredet. Wie immer war der Bericht jetzt nicht so flüssig wie das andere. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich, ja. Sie haben praktisch keine Zeit gehabt, sich irgendwelche Notizen zwischendurch zu machen und konnten nichts vorbereiten. Und das muss man immer berücksichtigen, ja. Und Sie haben aber eigentlich den Fall sehr schön geschildert. Ja, Sie haben die deutsche Variante genommen. Was mir gut gefallen hat, sie stellt sich vor wegen irgendwas und dann haben sie aber nicht. Dann haben Sie den Satz zu Ende gebracht und dann haben Sie neu angesetzt und haben gesagt, dann und dann sind die Schmerzen aufgetreten, so und so ist die Qualität, dass man das nicht alles in so einen langen Bandwurmsatz am Anfang reinbringt. Das hat mir sehr gut gefallen. Dadurch konnte ich mir merken, was Sie gesagt haben und ob Sie komplett geschildert haben, was da drin war. Das hat mir gut gefallen. Eigentlich habe ich sprachlich nur eine einzige Sache. Und zwar, da bin ich jetzt aber nicht sicher. Sie haben gesagt, gegen die Migräne nimmt sie Tryptophan. Das Medikament heißt aber Triptane. Und das ist ein Triptan. eigener Wirkstoff. Ja. Ja, und ich weiß, dass es Tryptophan gibt. Ich weiß aber nicht, ist Tryptophan nicht Ist ist ein nicht, ist, Aminoacid. das wollte ich gerade Aminoacid. sagen. Das Ja. ist eine Aminosäure, eine Ja, essentielle eine Aminosäure, ne? richtig. Genau, Ja. ja. Also das Zeug heißt Triptane. Das habe ich nämlich zwischendurch noch schnell gegoogelt, ob ich da jetzt auf dem falschen Dampfer war. Ja. Ja. Und sonst habe ich tatsächlich immer gleich interveniert und habe gesagt, wenn sprachlich irgendwas war, also mit dem Zäpfchen zum Beispiel, dass man das nicht einnimmt. Ja. Ja, schmeckt nicht so gut. Ja. Und sonst würde ich aber sagen, war das ordentlich, wirklich wahr. Und Sie haben nett mit der Patientin gesprochen, haben mir das gut erklärt, wenn sie Fragen hatte, und haben eigentlich auch sehr vollständig die Geschichte wiedergegeben. Ich habe zwischendurch ein paar Mal reklamiert, dass wir die Fachbegriffe hören möchten. Ne? Da sehe ich immer das mahnende Gesicht von Dr. Gündes, dass ich darauf achten muss. Ja, Ja. und Deswegen habe ich da jetzt zwischendurch mal gesagt, und das müssten Sie natürlich dann in der Prüfung spontan verwenden, die Fachbegriffe. Ne? Gut, Okay. ansonsten würde ich sagen, gucken Sie entspannt auf den 25. Danke.